Der Roman Geheimnis und Gewalt von Georg K. Glaser handelt von den Verhältnissen in der Weimarer Republik. Es geht um die Landstraße und das Vagabundentum, um anarchistische und kommunistische Jugendgruppen, um den Aufstieg und die Herrschaft der Nationalsozialisten, um Widerstand, Krieg und Kriegsgefangenschaft. Geheimnis und Gewalt ist auch ein Dokument vom Scheitern des Kommunismus im 20. Jahrhundert. Wer im 21. Jahrhundert am Gedanken des Kommunismus festhalten möchte, sollte dieses Dokument zur Kenntnis nehmen. Das ist die Beschreibung, die habe ich mir geklaut bei der Wutpilger-Sendung aus dem Jahre 2022. Und es ist eine gute Beschreibung, reicht noch nicht aus. Wir wollen heute über das Buch Geheimnis und Gewalt reden, es vorstellen im besten Fall. Und mich würde als erstes interessieren, Lukas, wie bist du auf das Buch gestoßen? Woher kommt dein Interesse? Ja, ich bin mehr oder weniger zufällig auf dieses Buch gestoßen. Und dieses Buch hat mich aber angesprochen, weil ich mich viel mit der Geschichte der Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt habe und das immer spannend fand, sich Biografien anzugucken von Leuten, die in der Arbeiterbewegung aktiv gewesen sind und die ihre Erfahrungen zu Papier gebracht haben. Und dieses Buch von Georg Glaser hat da irgendwie rausgestochen, weil das irgendwie so ein ganz gnadenloser und ungeschönter Bericht ist. Also du hast ja gesagt, in der Weimarer Republik ist er aufgewachsen und ja, also Geheimnis und Gewalt ist ja irgendwie schon so ein Titel, der irgendwie was Rätselhaftes hat und der bestimmte Sachen anspricht, um die es da auch geht in diesem Buch. Und dieses Buch hat mich sehr fasziniert dann beim ersten Lesen und ich habe mich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ich habe ja gerade schon eine kleine Kurzbeschreibung wiedergegeben, aber gib doch gerne nochmal deinen Eindruck wieder, deine Zusammenfassung ab. Wovon handelt Glasers Buch? Ja, dieses Buch handelt vom Aufwachsen in der Weimarer Republik und das ist tatsächlich spannend, weil ja sozusagen die komplexen Verhältnisse und die gewaltvollen Verhältnisse in der Weimarer Republik aus Kinderaugen zunächst auch erstmal dargestellt werden und tatsächlich kommt es in diesem Buch immer wieder vor, dass so Kinder wie so äußerliche Beobachter sind, die die Welt der Erwachsenen nicht so richtig verstehen und die trotzdem bestimmte Sachen, bestimmte Details denen auffallen und dadurch irgendwie so ein Zugang zu dem hergestellt wird, was da passiert. Das Buch handelt eben davon, dass jemand in gewalttätigen Verhältnissen aufwächst. Der Ich-Erzähler Valentin Haueisen wird von seinem Vater geschlagen. Dieser Vater ist ein Kriegsheimkehrer, das heißt, der Erste Weltkrieg steht da die ganze Zeit im Hintergrund. Dieser Valentin Haueisen haut von zu Hause ab und ist dann eben auf der Landstraße da, so das Gefühl, ganz draußen zu sein, ausgeschlossen zu sein, zu den Untersten der Gesellschaft zu gehören und gleichzeitig aber auch dann Solidarität zu erfahren, eben über die Wanderbewegung, über Jugendgruppen der kommunistischen Bewegung und der anarchistischen Bewegung, Lebenserneuerungsbewegung, also ja sozusagen die Hippies von damals vielleicht auch in gewissem Sinne und das geht alles ineinander über, also dieses politische und dieses Vagabundentum und die Lebenserneuerungsbewegung waren damals nicht so getrennt, wie es vielleicht im Nachhinein oftmals erscheint. Und über das kommunistische Milieu wird er dann zum Schriftsteller. Also er wird dann gefördert von dem Bund der Revolutionären Schriftsteller, also so einem KPD-nahen Schriftstellerverband und fängt an zu schreiben, erfährt darüber Anerkennung und kriegt dann eben mit sozusagen den Aufstieg des Nationalsozialismus, der sozusagen aus den Verhältnissen in der Weimarer Republik heraus auch mit entsteht. Und Valentin Haueisen ist dann jemand, der da in erster Reihe steht, also sich sozusagen militante, bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Nazis liefert und dann in die Wirren des Zweiten Weltkriegs hineingerät. Also er beteiligt sich am Kampf um die Saar. Also da gab es ja diese Abstimmung, ob das Saargebiet zum Deutschen Reich gehören soll oder ob es eben an Frankreich angegliedert bleiben soll. Das war sozusagen mit so eine der letzten Auseinandersetzungen um deutsches Territorium, ob da vielleicht sozusagen eine antifaschistische Basis, eine antifaschistische Einheitsfront möglich ist, was gescheitert ist, weil das Saargebiet dann eben dem Deutschen Reich angeschlossen wurde. Der haut dann ab nach Frankreich und heiratet dort, will die französische Staatsbürgerschaft erhalten und um das zu machen, tritt er auch in die französische Armee ein. Der Krieg erreicht Frankreich und dieser Valentin Haueisen wird zur Armee eingezogen und beteiligt sich quasi in den Reihen der französischen Armee am Zweiten Weltkrieg, kämpft quasi als Franzose dann gegen die Deutschen, gerät dann in diesem Krieg wiederum in deutsche Kriegsgefangenschaft, gibt sich da als Franzose aus, das ist sozusagen seine Tarnung und überlebt sozusagen in einem Zwangsarbeitslager halt in diesem Zweiten Weltkrieg. Und das ist so die grobe Geschichte und vielleicht allein das schon ist ja sozusagen unglaublich oder ist ein atemberaubender Lebensbericht und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel passiert eigentlich in so einem Leben. Und das Ganze ist aber irgendwie so ein bisschen gerahmt von einer Reflexion eben des kommunistischen Milieus, also die KPD, die sich ja ab 1923 stalinisiert hat und die zu einer hierarchischen Kaderpartei geworden ist. Und da gibt er sozusagen so einen Bericht davon, wie das für ihn einerseits ein hoffnungsvoller Aufbruch war, also die KPD und das kommunistische Milieu als irgendwie ein Garant dafür, dass sich Sachen verändern, dass endlich alles anders wird, dass die alte Welt, wofür sein Vater steht, wofür die Nazis stehen, wofür die Weimarer Republik steht, dass die sozusagen ganz grundlegend verändert wird und was Neues entsteht und eine Befreiung möglich ist und sozusagen die Arbeiter nicht mehr buckeln müssen, sondern sowas wie eine freie, selbstverwaltete Republik aufbauen. Das löst sich aber ab von eben sozusagen diesem Hierarchischen in der KPD und spiegelt sich dann vor allen Dingen wieder darin, wie die KPD eigentlich mit dem Nationalsozialismus umgeht und eben dieses kommunistische Milieu, das dann zunehmend auch von Moskau, von den Bolschewiki gelenkt wird, dass die überhaupt nicht einschätzen können, was ist das für eine Kraft, dieser Nationalsozialismus und wie ist diese Kraft zu deuten und was ist das für eine Gefahr und vor allen Dingen, was kann man dagegen tun und dass sozusagen alle Parolen, die da ausgegeben werden mit der Realität der Leute, die sich tatsächlich gegen die Nazis stellen, nicht viel zu tun hat. Und das ist eine große Enttäuschung. Und da, vielleicht könnte man sagen, es ist eine Art Abrechnung, aber da liegt auch eine unglaubliche Melancholie drin. Also irgendwie ist es auch ein Festhalten an irgendetwas. Und das fand ich tatsächlich eben spannend, dieses Hadern mit dem kommunistischen Milieu in der Weimarer Republik und ja sozusagen dieses Darstellen zwischen Hoffnung und dass da was ist und einer großen Enttäuschung auf der anderen Seite. Schöne Zusammenfassung erstmal. Du hast gerade dich, glaube ich, also ich habe das Buch jetzt gestern nicht mehr lesen können, auch nicht anlesen können. Ich glaube, den ersten und den zweiten Teil sehr gut zusammengefasst. Erster Teil ist quasi seine Kindheit, Jugend, Vorkriegszeit, zweiter Weltkrieg und Aktivität in kommunistischen, antifaschistischen Kontexten. Und der dritte Teil, der widmet sich dann seinem emigrierten Leben quasi in Frankreich. Was gibt es dazu noch Hörenswertes zu sagen? Der dritte Teil, den du jetzt erwähnt hast, der ist quasi ein eigenes Buch, das dann nochmal später erschienen ist. Also dieses Buch Geheimnis und Gewalt ist in den 50er Jahren rausgekommen und der hat das geschrieben in Paris. Also der ist dann sozusagen, nachdem er in deutscher Kriegsgefangenschaft war und dann befreit wurde, ist er nach Paris zurückgekehrt und hat sich da niedergelassen endgültig und ist dort Kupferschmied geworden, hat sich eine Werkstatt aufgebaut in Paris und hat da so ein bisschen im Künstlermilieu partizipiert, hat sich aber auch sehr unabhängig und vielleicht so ein bisschen eigenbrötlerisch gehalten und war sozusagen beides. Also sozusagen so hat sich einem traditionellen Handwerk gewidmet und aber auch dem Schreiben und hat beides als Handwerk quasi verstanden. Und später in den 80er Jahren ist dann dieses Buch erschienen, Jenseits der Grenzen heißt es. Und das ist dann sozusagen der Bericht darüber, was ist nach dem Zweiten Weltkrieg passiert in Frankreich und was hat er dort erfahren. Und es sind Beobachtungen über das Milieu. Und ich würde aber sagen, das sind zwei sehr unterschiedliche Bücher. Ich hatte ja jetzt bei Geheimnis und Gewalt diese Melancholie erwähnt und dass da irgendwie auch ein Hadern drin steckt und dass in dieser Abrechnung mit dem kommunistischen Milieu, dass da eine Trauer drin liegt oder dass da auch ein Festhalten vielleicht irgendwie an etwas drin liegt und dass da was arbeitet irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das geht dann in diesem zweiten Roman Jenseits der Grenzen so ein bisschen verloren und es ist dann tatsächlich eher so ein individualistische Handwerksphilosophie, die da beschrieben wird. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er ist dann tatsächlich zynisch geworden und die Beobachtungen über die Menschen, die er bei Jenseits der Grenzen anstellt, sind irgendwie so, ja, vielleicht so ein bisschen unfair oder man fragt sich, warum beschreibt er das überhaupt, wenn er alle nur schlecht findet, warum hat er sich mit denen überhaupt abgegeben, habe ich mich dann so gefragt. Also ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich Geheimnis und Gewalt als Buch so gut fand und dann irgendwann entdeckt habe, oh, es gibt diesen zweiten Teil oder es gibt diese Fortsetzung Jenseits der Grenzen und ich fand dann aber ja, das ist nicht dasselbe und da passiert irgendwas anderes. Aber das ist vielleicht auch spannend, wenn man so ein Schaffen halt irgendwie so sieht. Und dann kann man vielleicht noch dazu sagen, bevor Geheimnis und Gewalt erschienen ist, schon in der Weimarer Republik, war der ja als junger proletarischer Schriftsteller quasi tätig. Und der hat so Gerichtsreportagen geschrieben für die Zeitung der KPD, für die Rote Fahne, aber auch für so eine Frankfurter Zeitung, die damals größer war, eher so eine liberale Zeitung. Und der hat dann schon in der Weimarer Republik so ein Erzählband rausgegeben, das heißt Schluckebier. Und da sind eben sozusagen so Kurzgeschichten drin über die Lebensrealität in der Weimarer Republik. Und das ist auch sehr lesenswert. Und da kann man aber so eine Entwicklung des Autors vielleicht irgendwie so erkennen. Also diese frühen Erzählungen, Schluckebier, dann der große Roman Geheimnis und Gewalt, sozusagen seine Erfahrungen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und dann Jenseits der Grenzen. Und das ist jeweils ein sehr unterschiedliches Schreiben, würde ich sagen. Anschließend dazu kannst du uns ja auch gerne noch etwas mehr zum Autor erzählen. Der Georg K. Glaser war schon eine interessante Persönlichkeit. Ist ja geboren mit dem bürgerlichen Namen Georg Glaser und hat dann im Andenken seiner Mutter das K. noch in seinen Namen addiert. Er war Sohn eines Beamten, wurde auch von diesem misshandelt in seiner Kindheit, geboren 1910 in Deutschland, gestorben dann nach seiner Emigrierung 1995 in Frankreich. Wie du schon erwähnt hast, Fabrikarbeiter, aber auch Gerichtsreporter, Schreibender, Schriftsteller, später dann auch nach seinem antifaschistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv in der französischen Arbeiterbewegung, aber auch Schriftsteller. Also obwohl er auch eine eigene Werkstatt in Paris geführt hat, auch sehr gegensätzlich vielleicht für einige, also in der Mainstream-Wahrnehmung unterwegs. Und dann auch noch seine politische Linie, so zwischen revolutionär, proletarisch, wo er irgendwie während des Kriegs stand, dann doch wieder Rückbesinnung zu seinen anarchistischen Anfängen später. Es ist so eine Sache, die sich in seiner Biografie durchzieht, seine Ambivalenz, seine zweigeteilte Persönlichkeit vielleicht? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Und genau, weil du jetzt gefragt hast, ob ich noch was zum Autor selbst erzählen kann, Geheimnis und Gewalt ist irgendwie eine Autobiografie. Also ich habe hier die Rororo-Ausgabe vor mir liegen, da steht der autobiografische Bericht eines Einzelkämpfers. Das ist aber der Titel, den der Verlag sozusagen dem gegeben hat. Und Rororo, da war Georg Glaser auch wütend, weil er musste erstmal sehr darum kämpfen, dass dieses Buch überhaupt auf Deutsch erscheinen kann. Also das ist erst zuerst auf Französisch erschienen und erst als es dort ein Erfolg wurde, ist dann sozusagen die ursprüngliche deutsche Version, konnte die dann in Deutschland erscheinen. Und dann hat Rororo das auch noch sozusagen eigenmächtig gekürzt. Also das war ein Kampf, den Georg Glaser da um sein Buch auch geführt hat. Genau, autobiografischer Bericht. Also es ist ein Roman, muss man dazu sagen. Und es gibt nicht eins zu eins das Leben von Georg Glaser wieder, sondern es ist eine literarische Stilisierung, könnte man sagen. Und das merkt man daran, dass ja sozusagen bestimmte Sachen da symbolisch stehen. Also zum Beispiel diese Vaterfigur. Es ist nicht eins zu eins der Vater von Georg Glaser, der da beschrieben wird, sondern dieser Vater repräsentiert ein bestimmtes Prinzip, eben die Gewaltverhältnisse in der Weimarer Republik, sozusagen den Nationalsozialismus. Der Vater stellt gerade so einen Typ, der irgendwie so Schutzmann und Rebell gleichzeitig sein möchte, so der Prototyp des Nationalsozialisten quasi. Und der Vater steht für alles, was der Ich-Erzähler nicht sein möchte und auf seiner Suche auf der Landstraße und auch im kommunistischen Milieu. Er ist da eben auf der Suche nach etwas, was das Gegenteil ist von dem, was sein Vater quasi repräsentiert. Und an sowas erkennt man eben, da findet eine literarische Stilisierung statt oder die Stadt, in der er aufwächst. Also Georg Glaser ist sozusagen in Guntersblumen geboren, also im Rhein-Main-Gebiet. Und man kennt das auch im Buch halt so ein bisschen wieder, diese Gegend, aber da wird die Stadt Vorstadt genannt. Und darin erkennt man, diese Stadt ist charakterlos, ist eine charakterlose Kleinstadt. Und dass sie Vorstadt heißt, steht dafür, dass sozusagen ganz viele Städte das sein könnten quasi. Genau, du hast jetzt sozusagen nach der Zerrissenheit dieses Autors gefragt und da spielt, glaube ich, tatsächlich eine Rolle, dass er eben sich sozialisiert hat in dieser Vagabundenbewegung und in dieser Wanderbewegung, was ja sozusagen eine freigeistige Bewegung gewesen ist und wo was Verwildertes vielleicht auch drin lag. Und das ist sozusagen wie so ein Initiationsmoment für seine Biografie und auch für seine Politisierung. Und wenn man, glaube ich, diese Erfahrung gemacht hat, dann ist es, glaube ich, schwierig, dann auch später auf Parteilinie halt gebracht zu werden. Also man, also dass er von der Landstraße kommt und auch diese Erfahrung halt irgendwie gemacht hat. Und was auch eine Noterfahrung ist, aber auch eine Erfahrung der Rebellion, das hat vielleicht mit dazu geführt, dass er sich nicht so einfach einfügen konnte, dann in eine stalinisierte KPD, wo alles nur noch von oben nach unten gehen sollte. Und was ich ja auch erwähnt hatte, er ist über die Wanderbewegung und über das Vagabundentum zu anarchistischen und kommunistischen Jugendgruppen gekommen. Und er hat sich da lange nicht entschieden zwischen Anarchismus und Kommunismus, sondern sozusagen hat beides irgendwie verfolgt. Die Entscheidung war dann schon irgendwie für die KPD, weil das sein organisatorischer Zusammenhang war und weil er darüber als Schriftsteller gefördert wurde, weil er sozusagen für die KPD quasi ja wie so militante Abwehraktionen gegen die Nazis halt irgendwie organisiert hat. Aber trotzdem war das Anarchistische irgendwie immer da. Und das ist, glaube ich, das, was nicht so ihn so stromlinienförmig quasi gemacht hat. Und dann in Jenseits der Grenzen allerdings, also dieser zweite Roman, wo er dann berichtet, was passiert nach 45 in Paris und was beobachtet er da, da beschreibt er auch, wie er das anarchistische Milieu dort kennenlernt und wie er so einen Austausch organisiert zwischen der deutschen und der französischen Arbeiterbewegung, wo auch Anarchisten mit einer Rolle spielen. Und da ist er aber allerdings auch voller Spott für die Anarchisten und beschreibt da auch so ein Sektenwesen. Also auch da ist er sozusagen jemand, der sich nicht anpasst und der der auch da sozusagen Dinge kritisch sieht. Also man könnte sagen, er war letztlich in keinem Milieu so richtig zu Hause und ja, Einzelkämpfer, das ist das, was vielleicht irgendwie ganz charakteristisch ist für ihn. Viele Seiten auf jeden Fall an dem Georg K. Glaser und das Buch trägt diese Seiten, also die zwei Bücher, die zwei Erscheinungen tragen diese verschiedensten Seiten auch in sich. Trägt das Buch für dich vor allem seine Relevanz, weil es eher ein wertvolles historisches Dokument ist? Also der volle Titel in der Neuerscheinung ist ja zum Beispiel auch, also mit dem dritten Teil, den du gerade erwähnt hast, Geheimnis und Gewalt ein Bericht? Oder weil es irgendwie eine irgendwie geartete Aktualität in sich trägt oder weil es als autobiografische, erzählende Literatur besonders wertvoll ist? Ich würde sagen, beides und alles zusammen irgendwie, weil ich würde erstmal sagen, es ist das Festhalten einer historischen Erfahrung und diese Erfahrung ist eben von jemandem, der Dissident war, Dissident der Arbeiterbewegung und jemand, der sozusagen so ein Stück weit drin war, aber auch draußen war und durch dieses Draußensein ihm eine Beobachtungsgabe vielleicht gegeben war. Und diese Scheiternserfahrung finde ich wichtig und du hast es gesagt, wer sozusagen im 21. Jahrhundert am Kommunismus festhalten will, der sollte an diesen Dokumenten des Scheiterns, der sollte die zur Kenntnis nehmen. Also ja, wenn man sozusagen etwas retten will, etwas neu formulieren will, wenn man so einen Erneuerungsanspruch hat, dann muss man halt irgendwie so gucken, was haben Leute vorher für Erfahrungen gemacht. Und dazu gehören, finde ich, solche Berichte von Einzelkämpfern auch, weil die sozusagen vielleicht eine Problemlage klar machen, weil die auf Fehler hinweisen, die man auch vermeiden sollte. Und gleichzeitig ist dieses Buch aber auch erzählerisch-literarisch wertvoll, würde ich sagen. Also Geheimnis und Gewalt ist der Titel. Und ich würde sagen, in diesem Buch steckt was Geheimnisvolles und was Realistisches gleichzeitig drin. Also das sind Alltagsbeobachtungen, die da geschildert werden. Und so in dieser Zeit der Weimarer Republik, da geht es oft um so Details und scheinbar randständige Sachen, die da beschrieben werden, um irgendwelche Begegnungen und um Konfrontationen und kleine Geschichten, wo man jetzt nicht so unmittelbar sagen würde, das sind jetzt so zeithistorische Ereignisse und Dokumente, die da geschildert werden. Nee, sondern es sind alltägliche Details und ganz kleine Geschichten. Und in denen steckt aber sowas wie, ja, was dann doch irgendwie den Charakter einer Studie hat. Also gerade über so Alltagssituationen gelingt es dem Georg Glaser halt, glaube ich, so ein Verständnis für seine Zeit halt irgendwie herzustellen. Und das ist, es ist ein realistisches Schreiben, das sich aber sozusagen den Geheimnissen des Alltags widmen kann. Also sozusagen Realismus nicht in dem Sinne, dass es halt irgendwie fotografisches Abbild wäre oder irgendwie so dieses Spröde hat, nur an die Realität sich halten zu wollen, sondern realistisch in dem Sinne, dass es halt irgendwie ganz viele Schichten des Alltäglichen und von sozialen Situationen halt irgendwie aufschließen kann. Und das fand ich sehr spannend.